Erster Moses ging und sprach zu ganz Israel. Zweiter Moses sagte zu ihnen, ich bin jetzt 120 Jahre alt und kann euch nicht mehr führen, denn Gott hat mir gesagt, dass ich den Jordan nicht überqueren werde. Dritter Gott, euer Gott, wird vor euch über den Jordan ziehen und diese Völker vor euch vernichten, damit ihr ihr Land einnehmen könnt. Josua wird euer Anführer sein, wie Gott es befohlen hat. Vierter Gott wird mit ihnen so umgehen, wie er es mit den Königen Sihon und Og und ihrem Land getan hat, als er die Amoriter vernichtete. Fünfter Gott wird sie euch ausliefern, und ihr sollt mit ihnen genauso verfahren, wie ich es euch befohlen habe. Sechster seid mutig und stark, habt keine Angst vor ihnen und erschreckt nicht, denn Gott, euer Gott, geht selbst mit euch. Er wird euch nicht verlassen oder im Stich lassen. Siebter danach rief Moses Josua und sagte zu ihm vor ganz Israel, sei mutig und stark. Denn du wirst dieses Volk in das Land führen, das Gott ihren Vätern mit einem Eid versprochen hat, und du wirst es unter sie aufteilen. Achter Gott selbst wird vor dir herziehen und mit dir sein. Er wird dich nicht verlassen oder im Stich lassen. Hab keine Angst und sei nicht entmutigt. Neunter Moses schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, die Bundeslade Gottes trugen, und allen wichtigen Männern Israels. Zehnter Moses gab ihnen dazu folgende Anweisung, nach 7 Jahren, im Jahr des Erlasses, beim Laubhüttenfest, elfter wenn ganz Israel an den Ort kommt, den Gott auswählen wird, um ihn zu sehen, sollst du dieses Gesetz laut vor ganz Israel vorlesen. Zwölfter versammle dazu das Volk, die Männer, Frauen und Kinder sowie die Fremden, die bei euch wohnen. Sie sollen es hören und lernen, Gott, euren Gott, zu fürchten und alle Worte dieses Gesetzes genau zu befolgen. Dreizehnter auch ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es hören, damit sie lernen, Gott, euren Gott, zu fürchten. Dies soll geschehen, solange ihr in dem Land lebt, das ihr über den Jordan hinüberzieht, um es zu besitzen. Vierzehnter Gott sprach zu Moses, die Zeit deines Todes ist gekommen. Rufe Josua und geht in das Zelt der Begegnung, damit ich ihm meine Befehle geben kann. Da gingen Moses und Josua und traten in das Zelt der Begegnung. 15. Danach erschien Gott im Zelt in einer Wolkensäule, und die Wolkensäule stand am Eingang des Zeltes. 16. Gott sprach zu Moses, du wirst bald sterben. Dann wird dieses Volk aufstehen und in dem Land, in das es zieht, fremden Göttern dienen. Sie werden mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. 17. Zu dieser Zeit wird mein Zorn über sie kommen, und ich werde sie verlassen und mich von ihnen abwenden. Sie werden vernichtet werden, und viele Schwierigkeiten und Leiden werden sie treffen. Dann werden sie sagen, diese Schwierigkeiten sind uns sicher deshalb widerfahren, weil unser Gott nicht mehr bei uns ist. 18. Ich aber werde mich zu dieser Zeit ganz von ihnen abwenden wegen all des Bösen, das sie getan haben, indem sie sich anderen Göttern zuwandten. 19. Schreibt euch nun das folgende Lied auf und lehrt es den Israeliten. Bringt es ihnen bei, damit dieses Lied ein Zeuge gegen die Israeliten ist. 20. Denn ich bringe sie in das Land, das ich ihren Vätern mit einem Eid versprochen habe, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Sie werden essen, satt und reich werden und sich dann anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen. Mich aber werden sie verachten und meinen Bund brechen. 21. Wenn sie dann von vielen Schwierigkeiten und Leiden betroffen werden, soll dieses Lied ein Zeuge gegen sie sein, denn es wird im Mund ihrer Nachkommen unvergessen bleiben. Ich kenne ihre Gedanken schon heute, noch bevor ich sie in das Land gebracht habe, das ich ihren Vätern mit einem Eid versprochen habe. 22. An diesem Tag schrieb Moses das folgende Lied auf und lehrte es den Israeliten. 23. Er gab Josua, dem Sohn Nuns, seine Befehle und sagte, sei mutig und stark. Denn du wirst die Israeliten in das Land führen, das ich ihnen mit einem Eid versprochen habe, und ich werde mit dir sein. 24. Als Moses alle Worte dieses Gesetzes in ein Buch geschrieben hatte, 25. gab Moses den Leviten, die Bundeslade Gottes trugen, folgenden Befehl, 26. Nehmt dieses Gesetzbuch und legt es neben die Bundeslade eures Gottes, damit es dort als Zeuge gegen euch dient. 27. Denn ich kenne euren Ungehorsam und eure Sturheit gut. Schon jetzt, wo ich noch lebe und bei euch bin, wart ihr ungehorsam gegenüber Gott. Wie viel mehr werdet ihr es nach meinem Tod sein? 28. Versammelt alle wichtigen Männer eurer Stämme und eure Beamten bei mir, damit ich ihnen diese Worte laut verkünde und Himmel und Erde als Zeugen gegen sie nehme. 29. Denn ich weiß, nach meinem Tod werdet ihr sehr schlecht handeln und den Weg verlassen, den ich euch gezeigt habe. Dann wird euch später Unglück treffen, weil ihr tut, was Gott missfällt und ihn durch eure Taten zornig macht. 30. Danach sprach Moses laut vor ganz Israel die Worte des folgenden Liedes bis zum Ende.